Die Folgen waren katastrophal. Während der großen Hungersnot in Irland 1845 bis 1849 wurde das neue, alleinige Grundnahrungsmittel der Nation durch die aus Amerika eingeschleppte Kartoffelfäule knapp. Die darauf folgende Hungersnot wurde durch die britische Regierung verstärkt, die es bewusst versäumte, andere Nahrungsquellen bereitzustellen, was zusammen zu großem Leid sowie einem Rückgang der irischen Bevölkerung durch Tod und Auswanderung führte. Die von der Hungersnot getriebenen Auswanderer bildeten einen beträchtlichen Teil der insgesamt 10 Millionen Menschen irischer Herkunft, die seit dem 18. Jahrhundert angesichts der häufig üblen Misshandlungen die Insel verließen und verzweifelt nach neuen Arbeitsmöglichkeiten suchten. Die Einwohnerzahl auf der irischen Insel hat bis heute nicht wieder das Niveau der Zeit vor der Hungersnot erreicht. Diese Katastrophe war eine Warnung vor den Gefahren der neuen landwirtschaftlichen Methoden. Sie kündigte den Beginn eines Kreislaufs der Erprobung und Anwendung von Pestiziden an, in dem die meisten landwirtschaftlichen Monokulturen auf der ganzen Welt auch im 21. Jahrhundert noch feststecken. Aber zurück in die Tropen. Die imperialistische Kontrolle über die Landnutzung und die kapitalgetriebene Forderung nach effizienterem Anbau tropischer Nahrungsmittelpflanzen hatten in der gesamten Äquatorregion Folgen für die Lebensmittelsicherheit der Einheimischen und die Umwelt. Ein Beispiel ist der Reis. Die historische Ökologin und Archäologin Kathleen Morrison, Professorin an der University of Pennsylvania, und ihr Kollege Mark Hauser beschreiben die Entstehung der imperialen Reisschüsseln zur Belieferung der wachsenden globalisierten Handelsnetze und Kapitalinvestitionen. Wie wir in Kapitel 10 erfahren haben, fassten das Wissen um den Reisanbau, wie auch der Reis selbst, in Nord- und Südamerika wahrscheinlich unter afrikanischem Einfluss Fuß. Im 18. Jahrhundert trat jedoch eine deutliche Veränderung bei der Organisation seiner Produktion ein. Die von europäischen Siedlern eingerichteten und von versklavten afrikanischen Arbeitskräften bewirtschafteten Plantagen in den wichtigsten Produktionsgebieten South Carolina, Georgia und Brasilien wurden als Nahrungslieferanten für Europa und Nordamerika unentbehrlich, aber auch und ganz besonders zur Versorgung der wertvollen Baumwoll-, Tabak- und Zuckerrohrplantagen in der Karibik. Damit entstanden zwischen den Regionen gegenseitige Abhängigkeitsbeziehungen, sodass die einheimischen Bauern und Plantagenarbeiter sich weniger selbst versorgen konnten. Außerdem waren sie nun stärker durch Wirbelstürme und andere Naturkatastrophen gefährdet, die Menschenleben auslöschen und lebenswichtige Transportwege für Lebensmittel zerstören konnten. In Süd- und Südostasien gab es bereits in vorkolonialer Zeit einen lebhaften regionalen Handelsmarkt für Reis. Als aber der politische und wirtschaftliche Einfluss Großbritanniens wuchs, nahm die exportorientierte Reisproduktion gewaltig zu. Insbesondere geschah das in Birma, dem heutigen Myanmar, nach der britischen Annexion 1852. Das gesamte tropische Delta des Flusses Irrawaddy wurde abgeholzt und verwandelte sich in eine bewirtschaftete Landschaft. Im Mittelpunkt stand dabei der Reisanbau für den lokalen Verzehr. Doch mindestens ebenso wichtig war der Export nach Indien und Europa. Als die kolonialen Strukturen den Wechsel von der lokalen Lebenssicherheit zu den größeren Nachfragemärkten erzwangen, wurden die einheimischen Bevölkerungsgruppen zunehmend von Weltmarktpreisen, importierten Lebensmitteln und einer oft wenig mitfühlenden Verwaltung abhängig. Folgen waren die Zerstörung der lokalen Artenvielfalt, Ungleichheit, eine abnehmende Flexibilität der Kleinbauern in ihrer Landnutzung und drohende Hungersnöte.